Ich habe mein gesamtes Vermögen verplempert. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe jeden Menschen, der mich in meinem Leben je geliebt hat, vertrieben. Seit einiger Zeit ertrage ich nicht mal mehr den Anblick der Visage, die ich im Spiegel sehe. Ist nun mal so, wenn man älter wird, geht einem einiges verloren. Ich meine, so ist nun mal das Leben. Aber das lernt ihr erst, wenn es losgeht mit dem Verlieren. Dann findet ihr heraus, dass es im Leben auch die Kleinigkeit gibt. Ja. Ich stell mich vor den Spiegel und frag, was ist bloß geschehen? Bis vor kurzem hab ich danach eine Seele gesehen. Deine Haut wird immer trockener, du bist blass um deine Augen. Dein Geld hat keinen Wert, Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Geh nicht zu viel feiern und verklass die harten Drogen. Du wirkst irgendwie verloren, vielleicht auch etwas abgehoben. Du hast jetzt ein paar Fans, ja du spaß, wir haben's begriffen. Was bringen dir deine Fans, wenn deine Freunde sich verpissen? Andererseits, da frag ich mich, warst du schon jemals anders? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob du immer schon so krank warst. Du kleiner Wichser, guck, wir beide sind so grundverschieden. Du hast Hass in deiner Seele, du hast keinen Grund zu lieben. Und jetzt, hier steh ich nun und brüll mich selber an. Denn du und ich, wir sind nicht mal im Traum derselbe Mann. Ich bin nie du gewesen und ich wollte nie wie du werden. Und ertrage dein Versagen, nicht viel lieber wird ich sterben. Ja. Life fickt uns alle, Mann. Aber irgendwie müssen wir es zurückbumsen, Mann. Mach den Beat-Theater, Mann. Ich habe jeden Menschen, der mich in meinem Leben je geliebt hat, vertrieben. Mein Tag am Schlafen ist jetzt mir eine neue Perspektive. Mein Weg nach oben ist straight und bei mir ist eine Serpentine. Sie spotten und ich lächle, Mann, weil ich viel mehr verdiene. Was juckt mich dein Gelaber? Ich mach Cash für die Familie. Schneller Motherfucker, halt Respekt oder fick dich. Vergeben und vergessen, Alter, bitte, sowas gibt's nicht. Komm mir nicht mit was du noch, halt doch deine Fresse. Seit du weg bist, interessier ich mich nur noch für harte Bässe. Egal was da noch kommt, hier sind Stress-Kids. Entweder du liebst es oder lässt es. Das Leben gab mir irgendwie nichts Bestes. Die Liebe zu der Mucke ist was Echtes. Egal was da noch kommt, wir sind Stresskids. Entweder du liebst es oder lässt es. Das Leben gab mir irgendwie nichts Bestes. Die Liebe zu der Mucke ist was Echtes. Chiller, Motherfucker, ich geb Power. Matrix, Motherfucker, das ist Power. Chiller, Motherfucker, ich geb Power. Chiller, Motherfucker, ich geb Power. Nicht nur heute, nicht nur morgen, das ist dauernd. Nicht nur heute, nicht nur morgen, das ist dauernd. Matrix, Motherfucker, das ist Power. Matrix, Motherfucker, das ist Power. Nicht nur heute, nicht nur morgen, das ist dauernd. Nicht nur heute, nicht nur morgen, das ist dauernd.